Plötzlich hört Vanessa etwas im Treppenhaus. Da kommt jemand. Ein Schüler, eine Schülerin, die kleine Französin oder der lange Holländer. Das würde zwar nichts ändern, aber sie wäre wenigstens nicht mehr ganz alleine hier. Schritte auf dem Korridor. Sie schluckt, nimmt die Kopien in die Hand und steht auf. Das sieht nicht ganz so dumm aus. Plötzlich steht Birgitta in der Tür. Vanessa hat also zu lange gewartet. Wie blöd. Birgitta bleibt stehen und verschränkt die Arme. Aber Vanessa, was machst du denn hier? Na ja, stottert Vanessa. Sie kämpft mit den Tränen. Das auch noch. Gleich heult sie. Ich wollte, murmelt sie und zeigt auf das Arbeitsblatt. Birgitta schüttelt den Kopf. Typisch Vanessa. Moment mal, denkt Vanessa. Was heißt hier typisch Vanessa? Dass sie unbeliebt ist und keiner gern zu ihr kommt? Da hat sie mal frei, da sind mal all die Nervensägen unterwegs. Und was macht sie, das fleißige Mädchen? Arbeitsblätter. Und das um 9 Uhr morgens. Wie, was? Wer? Vanessa kapiert gar nichts mehr. Birgitta kommt auf sie zu und legt den Arm um sie. Mensch, Vanessa, geh doch nach Hause. Sei doch froh, dass die mal einen Tag auf Ausflug sind. Sie lächelt. Konspirativ. Dazu haben wir doch das Kulturprogramm, damit sich die Lehrer auch mal ausruhen können. Kulturprogramm? Ausflug? Mein Gott, der Ausflug nach Bonn. Birgitta sieht auf die Uhr. Oder weißt du was, Vanessa? Wo das Haus so schön leer ist, gehen wir doch zusammen frühstücken. Ein kleiner Brunch. Die Schule lädt ein. Das haben wir uns doch verdient. Du vor allem. Gestern war ein Schüler von dir bei mir und hat 2 Wochen verlängert. Er hat dich in den höchsten Tönen gelobt.